Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of a Podcast. Dieses Mal im Angebot S, Kapitel 2 von Andy Muschietti. Okay, ich habe als erstes schon mal die erste Frage, dass ich nicht weiß, wie man diesen Namen ausspricht. Muschietti, keine Ahnung, das ist, glaube ich, Italiener. Muschietti. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall als Verstärkung, gerade für solche Sachen, auch für diesen Namen natürlich, Tobi wieder zu Gast. Hallo. Und es geht jetzt um den zweiten Teil von S. Es geht um die 2019er-Variante, nicht die 1990er-TV-Episode, die zweite, die es gab. Mhm. Es gab ja eine Miniserie dazu. Und für alle, die jetzt wirklich gar nicht wissen, was es ist, es gibt auch eben einen ersten Teil, dazu gibt es auch einen Podcast. Natürlich ist dieser erste Teil logischerweise Spoiler für diese Diskussion sowieso schon mal. Also das setzt man voraus, dass wenn man Teil 2 sich anhört, dass man weiß, was in Teil 1 passiert ist. Aber ganz grundsätzlich, das ist eine Stephen King-Verfilmung. Es gibt unglaublich viele Stephen King-Verfilmungen. Allein in dem Jahr kriegen wir jetzt auch auf jeden Fall nochmal eine, weil Dr. Sleep kommt ja auch noch dieses Jahr raus. Fortsetzung von Shining. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das komplett schief geht oder wirklich geil ist. Also ich weiß es nicht, weil ich liebe Shining halt. Ich habe das Buch gelesen. Also. Achso, okay. Und ist das Buch gut? Also ist es, fühlt es sich logisch an, dass er diese Geschichte weitererzählt hat? Ja. Okay, ja gut, okay. Ja, dann weiß ich schon mal, dass ich mir keine Hoffnung für diesen Film mache. Der Trailer sah auch echt komisch aus. Aber okay. Ja, jedenfalls ist das eben Stephen King-Verfilmung. Es geht um eine Gruppe von Kids ursprünglich mal, die gegen einen bösen Clown kämpfen müssen und dann 27 Jahre später müssen sie wieder in ihr Heimatdorf, ihre Heimatstadt zurückkehren und müssen wieder gegen diesen Clown kämpfen. Im Grunde ist das die Story. Der Clown ist Pennywise, ist so eine der großen, berühmten Horrorfiguren, kann man schon sagen. Und eben, es gab schon mal eine 90er-Jahre-Version davon. Das Buch selber ist wirklich auch bekannt für seine auch weirden Abschnitte, die es hat, weil Stephen King eine sehr schöne Drogenphase in seinem Leben hatte und ich glaube unter anderem S in dieser Zeit geschrieben hat. Er sagte, er kann sich nicht daran erinnern, dass er S geschrieben hat. Er hat sehr, sehr viel Kokain zu der Zeit genommen. Also, vor allem, da sind halt wirklich Sachen drin, die auch in diesen Filmen natürlich immer fehlen, egal ob in der 90er-Variante oder in der jetzt aktuellen, sind Dinge drin. Das habe ich auch in der letzten Folge vom ersten Teil damals angesprochen, dass da Sachen fehlen, wo man auch nicht versteht vielleicht, warum er sie geschrieben hat. Also vor allem diese ganze Sache mit dem Gruppensex und so, was im ersten Teil theoretisch wäre. Aber nur um das für mich nochmal selber zu klären, in den Büchern oder in dem Buch ist es ja so, dass die Storys nicht komplett getrennt sind, sondern er wechselt, ne? Er erzählt mal ein bisschen da, ein bisschen da. Und das ist, glaube ich, so das allererste, was mir so im Grunde auffällt, das ist ja in dieser 90er-TV-Variante auch schon so, die habe ich zwar nicht gesehen, aber da ist es auch komplett getrennt. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Ich habe auch nie kapiert, warum man das so strikt trennt. Und in dem Film fällt es jetzt auch auf, weil sie machen es eben nicht plötzlich im zweiten Teil. Plötzlich ist es sehr stark verwoben. Ich vermute halt, es ist halt sehr viel einfacher, zuerst die Geschichte der Kinder zu erzählen und dann die Geschichte der Erwachsenen zu erzählen. Was für die Buchvorlage, von der Buchvorlage her relativ wenig Sinn macht, weil sich die Erwachsenen eben nicht daran erinnern können, was sie als Kinder erlebt haben, bis auf Mike, der zurück in Derry geblieben ist, und sich dann eben langsam daran erinnern, was für Schrecken sie durchgemacht haben. Und dann kommen immer wieder diese Kinderkapitel eben dazu, bis dann zu der ersten Konfrontation mit S, mit der Großen. Ja, aber ich habe eben, also gerade in dem Film jetzt fand ich es so komisch, weil ich habe auch am Anfang gedacht, also gut, im Trailer sieht man schon, dass die Kids nochmal zu sehen sind, aber ich dachte, okay, das ist alles so vom ersten Teil so B-Roll, weil es ist ja dieselbe Crew, es ist derselbe Regisseur, also dachte ich mir, okay, und ich weiß noch, im Abspann vom ersten Teil steht ja schon, dass Teil 2 kommt, also es war ja alles schon relativ gut durchgeplant. Und deswegen dachte ich, die nehmen einfach B-Roll-Zeug her und so ein bisschen, um nochmal zu erinnern, hey, übrigens, der Typ, der da jetzt mit 40 Jahren steht, das soll der und der sein. So, ja. Also, ich dachte wirklich, so minimal ist es. Und deswegen fand ich das jetzt so komisch, weil in dem Film ja wirklich sehr, sehr viele Abschnitte sind mit den Kids wieder. Wo man sich dann fragt, warum habt ihr nicht von Anfang an das dann so gemacht? Also warum habt ihr dann nicht vielleicht das ganze Projekt ein bisschen größer aufgezogen und gesagt, wir casten von Anfang an beide Gruppen? Und schneiden, also eben, jetzt ich glaube, es fühlt sich jetzt komisch an, den ersten nochmal zu gucken, wo die Erwachsenen gar nicht existieren. Und im zweiten sind aber die Kids noch so präsent, wo ich mir dann irgendwie denke, irgendwie, gerade wenn das so ein bisschen mit Schicksal auch spielt und mit Zukunftsvisionen und sowas, finde ich es irgendwie so weird, dass jetzt der zweite, also ich hatte eigentlich fast den Eindruck, man braucht den ersten gar nicht sehen und könnte den zweiten komplett alleine gucken. So, weil im Grunde wird ja alles nochmal so best-of wiederholt und mir wird alles nochmal erklärt und beziehungsweise im ersten Teil gibt es eh keine Erklärung im Grunde, so Pennywise ist halt da und im zweiten gehen sie so ein bisschen auf seine komische Story ein, die er hat. Und das war das Erste, was mir strukturell aufgefallen ist, dass ich es komisch fand, Deswegen dauert er halt auch so lang vielleicht. Also ich denke, vielleicht hätte er dann doch nur 2,5 Stunden gebraucht, wenn man die Kinder rausgelassen hätte und das irgendwie hingekriegt hätte. Ich finde, also das ist zum Beispiel ein Problem, was ich mit dem Film habe. Sie haben Sachen in den Film reingepackt, die in dem Film an und für sich einfach keinen Nutzen haben. Wie zum Beispiel Henry Bowers. Ja, der hat in dem Film absolut keinen Nutzen, außer dass Eddie ein Loch in der Backe hat. Ja, im Buch ist es so, dass Bowers zurückkommt und die Loser eben auseinanderreißt. Also Mike landet im Krankenhaus, ist dann bei der finalen Konfrontation im Brunnen, dem Abwassersystem ja. nicht dabei und wird dann im Krankenhaus noch fast ermordet und die Loser müssen ihm dann irgendwie psychisch irgendwie helfen. Mhm. Da hat Bowers noch mehr Sinn als in dem Film, weil da kommt er einfach nur vorbei. Ja, und im Ersten hat man auch noch so ein bisschen, da stört er sie ja ganz am Ende, gerade dann, wenn sie gegen S kämpfen, stört er sie. Und dann macht das so irgendwie Sinn. Und generell fand ich die, also ich weiß auch gar nicht, du hast das Buch jetzt mehrmals gelesen, hast du gerade gesagt, 4-mal? Oder einmal gelesen und aber 4-mal das Hörbuch. Oder so. Also du bist ja jetzt da wirklich voll drin und ich habe gar keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es irgendwie über 1100 Seiten hat und halt eben so ein paar Highlights weiß ich, weil die halt immer in jedem Video-Essay aufbereitet werden und das immer sehr, wie lustig, dass er das in dem Buch geschrieben hat, aber natürlich nicht im Film vorkommt. Aber sonst habe ich keine Ahnung, ich habe auch nicht die Idee vielleicht. Ich kann nur davon sprechen, was ich in dem Film immer für einen Eindruck hatte, vor allem im ersten Teil, was Pennywise ist und wofür und worüber Stephen King da vielleicht ein bisschen quatschen will. Und ich hatte im ersten Teil immer so ein bisschen das Gefühl, Pennywise ist so was passiv Böses, was wirklich die Leute sehr stark beeinflusst, vor allem in diesem Derry, in dieser Kleinstadt. Und deswegen passieren da viele schlechte Dinge. Und es gibt da eine personifizierte böse Macht, so das ist in Stephen King Büchern oft so, so bei Shining ja auch. Klar, letzten Endes manifestiert sich das in irgendeiner Form dann schon. Mhm. Aber grundsätzlich sind es oft so indirekte Dinge, die Menschen beeinflussen und so. Und das fand ich cool. Ich fand die Idee cool, dass Pennywise eher so was, eben wirklich was Übernatürliches ist und auch auf die Art und Weise hauptsächlich interagiert. Und dann nur, wenn man ihn dann wirklich konfrontiert, ist er eben eigentlich nur noch ein Clown und ein Idiot. Aber eben, deswegen fand ich das mit Henry Bowers zuerst im ersten Teil gar nicht so schlecht, weil ich dachte, ah, okay, cool. Und generell im ersten Teil ist ja wirklich das Dorf wirklich böse. Also man hat wirklich den Eindruck, die Mutter von dem einen ist ganz bewusst schlecht und also es beeinflusst auch die Erwachsenen. Es gibt ja die Szene, wo Ben verprügelt wird und Henry Bowers das Haar in seinen Bauch reinschlitzt. Genau, eben. Und dann dieses Auto vorbeifährt und die zwei eben nichts tun. Also solche und dieser rote Ballon kommt und dann ist immer so klar, okay, das ganze Dorf ist so in so einem tauben Zustand oder halt tatsächlich böse sogar. Und du hast keine Chance, wenn du da lebst irgendwie. Und das finde ich auch komisch, dass das so wenig in diesem zweiten Teil dann plötzlich mehr da ist. Weil den Anfang fand ich mega gut, muss ich echt sagen. Ich fand diese erste Szene auch mega verstörend. Das ist auch das erste Kapitel im Buch, ja. Und vor allem Xavier Dolan, dass der einfach so random eine kleine Rolle spielt, finde ich mega lustig. Eben am Anfang ist es halt so ein schwules Pärchen und die werden halt ganz übel verdroschen von so Spackos aus Derry. Und da hatte ich, für mich war das richtig so, ah, okay, jetzt komme ich wieder in diesen Groove, das ist einfach ein böser Ort, weil Pennywise da ist und die Menschen dort sind böse und aber eben, und es tut auch keiner was. So, es ist zwar direkt neben dem Jahrmarkt, aber da ist auch niemand. Und so eben, als wenn das alles immer so gelenkt wird, dass du keine Chance hast, wenn du da irgendwie ein offener Mensch bist oder sonst was. Und nur die simplen Gestalten, die sind halt sehr stark von ihm beeinflusst. Ja. Und irgendwie die den da reinwerfen und verdreschen und alles. Und du denkst dir, okay, richtig krass. Und ich fand es auch richtig creepy, wie Pennywise dann da plötzlich so steht und auftaucht. Und die also auch mit den Ballons. Ich fand, also diese erste Szene finde ich richtig, richtig gut. Ich fand, es gab zwei richtig gute Szenen. Eben diese erste und dann diese zweite mit dem Mädchen, mit dem Brandmal auf der Wange. Ja, die war auch sehr gut. Ja, genau. Also am Anfang finde ich vor allem, ist es wieder voll auf diese Creepy-Nummer. Genau. Und Pennywise ist im Schatten und Pennywise ist eher so ein bisschen wie so nach Herr-der-Ringe-Logik, so Grima-Schlangenzunge, so er beeinflusst so indirekt zuerst und immer erst, wenn die Leute eigentlich im Grunde schon komplett in seine Falle tappen, dann so den letzten Schritt macht er dann, aber eigentlich macht er nicht viel. Und in dem Film wird es ja dann, also irgendwie hat man dann plötzlich das Gefühl, okay, Pennywise ist jetzt irgendwie so auf Action getrimmt und geht jetzt voll ab. Ja, vor allem dieses, wo die Loser dann ihre Tokens sammeln müssen, wo dann eine Szene nach der anderen kommt. Es hat sich recht schnell abgenutzt, muss ich sagen. Mir wär weniger es lieber gewesen, dafür mehr was die Erwachsenen eigentlich so für Menschen sind. Finde ich, das ist viel zu kurz gekommen. Ich finde es ein Verbrechen, dass Jessica Chastain so wenig zu tun hatte. Ja, und auch keine komplexe Figur spielt, sorry. Aber das ist, also sie sind halt alle wirklich, das ist halt auch so ein bisschen das, also ich meine, wir halten es jetzt, glaube ich, schon noch relativ spoilerfrei für den Moment, aber ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen, es ist ein bisschen weird und das weiß ich eben nicht, wie das im Buch rüberkommt. Das sind alles Menschen, die 27 Jahre lang weg sind. Mhm. Und sie sind alle im Grunde exakt noch immer das, was sie mit 12, 13, 14 waren. Das ist, und entwickeln sich nicht weiter. Und das ist, finde ich, auch so, euch ist trotzdem 30 Jahre alles Mögliche passiert. Also so. sie sind tatsächlich, als Erwachsene sind sie ganz andere Menschen und dann bekommen sie den Anruf von Mike Hennen, dass sie zurück nach Derry kommen sollen. Und dann werden sie wieder zu ihren Kindern, weil dann erinnern sie sich wieder und dann merken sie wieder, wer sie früher waren. Und dann kommt das immer mehr und Bill fängt dann auch wieder an zu stottern und so weiter. Was ich an sich jetzt keinen schlechten Touch fand, so okay, er fängt wieder an zu stottern, er kommt wieder in diese alte Muster rein. Aber ich habe halt nicht den Eindruck vorher, als man sie kurz in ihrem neuen Leben sieht, dass sie da an, also an manchen Stellen finde ich es sinnvoll. So, ich verstehe, dass Jessica Chastain, das soll ja auch eine Botschaft vielleicht sein, dass sie als Kind schlecht behandelt, misshandelt wird von ihrem Vater und genau in so eine toxische Beziehung auch als Erwachsene wieder reingerät. Verstehe ich absolut. Ist für mich ein klarer roter Faden bei ihr. Aber bei ganz vielen ist es so, okay, der Junge, der ein Hypochonder als Kind war, der ist einfach exakt das Gleiche als Erwachsener. Und in 27 Jahren ist scheinbar nichts passiert, was auch nur ansatzweise Einfluss auf seine Persönlichkeit hatte. Ja. Wo ich mir dann denke, okay, wenn ich jetzt mit 12, 13, so wie ich da drauf war, wenn ich jetzt in 10 Jahren genauso drauf bin wie als 12-Jähriger, irgendwie wäre es ein bisschen albern. Ich laufe dann auch nicht plötzlich rum und will immer noch Pokémon-Karten tauschen, sondern so irgendwas hat... Doch, also... Ja, okay, eigentlich schon. Nee. Aber das ist halt echt, das verstehe ich halt nicht so, warum sie das da so plakativ halten. Weil subtil kann das ja, das wäre das Coole gewesen, dass es dann, wenn sie in Derry sind, wieder rauskommt. Sodass der Typ, der sich eigentlich ein bisschen gefangen hat, und dann ist er zurück und plötzlich hat er wieder diese Neurosen und plötzlich ist er wieder so, oh Gott, Keime und was auch immer. Und dann hätte ich mir so gedacht, oh ja, das ist dieses Pennywise-Ding und dieser Ort bringt nur Schlechtes aus Menschen hervor und zieht sie runter. Das wäre halt viel cooler gewesen und hätte auch, es wäre halt auch eine coolere Idee irgendwie. Anstatt zu sagen, okay, ihr seid eigentlich alle immer noch ein bisschen gaga, nach wie vor, auch wenn ihr seit 30 Jahren weg seid. Und ja, also ich verstehe, warum, klar, das ist diese Verbundenheit und der Losers Club und Pennywise hat sie halt stark beeinflusst und so. Aber dann verstand ich habe überhaupt nicht den Sinn dann verstanden, warum man überhaupt sie weggehen lässt. Also klar, in der Buchvorlage ist es so, aber dann könntest du irgendwie im Grunde, wenn du das als reine Filmstory betrachtest, hätten die auch alle in diesem Dorf bleiben können. Und dann hätte man halt anders gesagt, dass sie es alles vergessen oder so. Weil sie entwickeln sich ja nicht weiter als Persönlichkeiten. Also Mike noch am ehesten, obwohl der in Terry bleibt. So, der ist noch der Erste, der wirklich irgendwie wächst an seiner Situation oder so. Nee, ich finde sowieso, der Film hat so ein paar komische Sachen, wie auch zum Beispiel, dass sie dann zurückkommen und dann beschweren sie sich, dass sie da sind und wollen wieder gehen. Ja. Aber so, Mike hat ihnen doch am Telefon gesagt, dass sie zurückkommen müssen, weil S wieder da ist. Ja. Das war so ein Hin und Her, was einfach unnötig war. Vor allem, es gab zweimal das Hin und Her irgendwie und das fand ich so unnötig. Das war einfach Zeit, die einfach für was Sinnvolleres benutzt werden hätte können, für zum Beispiel die Entwicklung der erwachsenen Charaktere, für die Einführung. Nee, also immer wieder, also ich, vor allem finde ich, hat der Film sowas ganz Komisches von seiner Struktur, dass er am Anfang, diese erste Szene ist so, okay, krass, es geht sofort los, richtig Action. Und dann so, dann gibt er unglaublich Gas, gefühlt alle Leute zurück nach Derry zu holen. Und dann plötzlich schläft er komplett ein. Dann ist es so dieses, und jetzt treten wir auf der Stelle, weil jetzt muss eben zum Beispiel jeder aus diesem Losers Club muss seine kleine Pennywise-Erfahrung machen. Und im Grunde ist mir ja als Zuschauer, und das ist jetzt immer noch kein Spoiler, aber als Zuschauer ist mir eigentlich, wenn ich Teil 1 gesehen habe, schon die ganze Zeit so ein bisschen klar, was man machen könnte in der Situation. Und ich kannte jetzt nicht, wie die Story ausgeht. Und dachte mir so, ja, aber eigentlich müssen sie doch das und das tun, oder? Aber warum machen sie das nicht? Und irgendwie, ja, dann müssen sie irgendwelche Tokens sammeln. Und das lasse ich ja noch alles durchgehen, dass der Mike einfach das alles weiß und das irgendwie, weil er irgendwie die Indianer studiert hat, das für ihn alles... Die Wurzel hat er gegessen. Ja, und das, ich finde, ist das komischerweise alles klar. Das war auch so Stephen King pur, oder? Dass der irgendwelche Sachen essen muss und plötzlich Visionen hat. Also der ist doch so auf Drogen gewesen, als er das geschrieben hat. Ey. Also ich muss mal sagen, im Buch ist es ein bisschen anders. Da nehmen sie keine Drogen, sondern sie haben auch dieses Clubhaus als Kinder und da führen sie dann das Ritual von Tüt durch. Und das ist einfach, sie machen quasi ein Lagerfeuer in dieser Grube und müssen dann schauen, dass sie so lange wie möglich aushalten. Und da ist, glaube ich, Bill und Richie sind die einzigen, die es tatsächlich aushalten und kriegen dann eine Vision von S und der Schildkröte. Ah, okay, das ist das, wie diese Schildkröte dann reinkommt. Weil ich habe mich immer gefragt, wie er die reinbringt. Also die Schildkröte, also wenn man Stephen King Bücher spielen alle, also hängen das ist alle ein zusammen. Shared Universe lange ganz bevor Marvel genau, die kann genau. das im Film Und die Schildkröte und S leben quasi im Makro-Universum. Und die Schildkröte hat das Universum, wo S eben spielt, ausgekotzt, weil ihr schlecht war, im Magen war verdorben. Und S und die Schildkröte sind eben Gegenspieler. So Yin und Yang habe ich das immer so verstanden. Ganz das genau. ist so ein bisschen das Gute und das Böse. Und ja, das lassen sie alles raus. Das verstehe ich zum Beispiel auch, dass man sagt, sowas adaptiert man nicht, weil das würde zu weit führen. dann könnte man wahrscheinlich sowieso da 5 Teile draus machen. Mhm. Generell ist mein Kurzfazit eh schon, dass das, glaube ich, eine Story wäre, die sich viel besser für eine Miniserie eignen würde, aber eben nicht für 2 Teile, sondern so für 4 oder 5. Ja. Wo du halt dann, und ich glaube, ich würde auch die Geschichten nicht so trennen. Weil ich hatte jetzt in dem Film das Gefühl, gerade durch, und das fand ich, waren sogar meine Lieblingsstellen, wo das so ein sehr fließender Übergang ist. So jemand läuft irgendwie die Straße lang und plötzlich ist er wieder Kind, plötzlich ist er wieder erwachsen. Ganz genau, ja. Und dieser Schnitt, das fand ich eigentlich ganz cool, weil das war so, ja, diese Sachen, die dich wieder einholen. Und ich weiß nicht, ist es im Buch dann so, dass sie im Grunde, dass sie im Finale des Buches 2-mal Pennywise killen? Also ist das sehr nah beieinander im Buch jetzt mal? Also das Finale von, also wie sie die Kinder Pennywise töten, das ist ein bisschen früher. Und ihnen wird dann so langsam klar, dass sie dann auch diese Orgie eben unten veranstaltet haben. Und dann kämpfen sie eben das zweite Mal gegen S. Da ist der Kampf auch ein bisschen länger, weil sie dann eben rausfinden, dass S eigentlich eine Frau ist und schwanger ist. Und dann müssen sie noch die ganzen Eier von S töten. Und ja. Nee, das hätte ich mir einfach viel besser vorstellen können als Geschichte, als ich darüber nachgedacht habe, warum das 2 Teile sind. Und eben, ich wusste nicht, wie es im Buch ist, deswegen jetzt auch die Frage. Aber ich hätte mir halt vorstellen können, also im zweiten, die Lösung für das ganze Problem ist so ähnlich wie im ersten für mich. Und deswegen fühlt es sich so komisch an. Es fühlt sich auch nicht so spannend an am Ende, weil ich mir denke, ja, aber das wisst ihr doch. Weil man das schon ist weiß, euch doch klar, was ihr machen müsst, oder? Ja. Und vielleicht machen wir hier auch jetzt einen Spoiler-Cut spätestens, aber das eben, also es war für mich nie so, dass ich dachte, okay, ich fiebere jetzt mit, so, weil mir war die ganze Zeit klar, was die ja eigentlich nur realisieren müssen. Und ja, also ich finde ihn jetzt nicht super toll, den Film. Ich finde ihn jetzt auch nicht mies. Man muss sagen, er ist technisch wirklich gut gemacht. Ich fand auch für das, dass er 2 Stunden, fast 3 Stunden lang ist, war er eigentlich nie wirklich langweilig. Also mir kam es jetzt nicht vor wie ein 3 oder fast 3 Stunden Film, muss ich sagen. Also ganz so krass habe ich die Länge nicht gespürt, da gebe ich dir recht. Aber also gerade dieses, wenn jedes Mitglied des Loser Clubs sein eigenes Abenteuer machen muss, das war für mich sehr repetitiv. Hm. Das war so dieses, nach dem dritten habe ich verstanden, okay, kein einziger von euch geht jetzt drauf und ihr macht jetzt alle euer Ding und das muss jetzt alles sein, damit ihr dann wieder zusammenkommt und das hat sich dann irgendwann, also da habe ich dann wirklich abgewartet, dass die Szenen vorbei sind. Da dachte ich so, ich muss jetzt auch nicht alle sehen, mir würde es reichen, wenn 3 von euch zurückkommen und einfach nur erzählen, oh, war bei euch auch crazy shit? Ja, bei uns auch. Ja. Würde mir reichen. Ich muss sie nicht alle sehen, vor allem nicht, wenn sie nicht so unterschiedlich sind. So das, also das mit Eddie, das fand ich irgendwie total krass, dass er eigentlich total, also ich meine, Eddie war nochmal wer? Eddie ist der Hypochonder. Ja, okay. Ja. Der erst, also weiß ich nicht, ob ich jetzt spoilern darf. Ja, okay, ganz kurzer Spoiler-Cut, aber das hört ihr jetzt auch gleich und wir reden jetzt ganz offen und direkt über S Kapitel 2. Spoiler Warning. Was war mit Eddie? Dass er seine Mutter quasi in seiner Szene mit S zurücklässt und von seiner Angst quasi auffressen lässt. Mhm. Und in der nächsten Szene kommt dieses komische Lied, das auch in Deadpool lief, plötzlich als der Leprakranke ihn ankotzt. Das war, ich weiß nicht, das hat das alles so ein bisschen untergraben und hat dem Charakter, ich meine, er stirbt ja dann auch und irgendwie hat man den ganzen Film über nicht so ernst genommen. Das fand ich ein bisschen schade. Generell, ich hatte es vorher kurz angesprochen, bevor wir aufgenommen haben, wo ich manchmal das Gefühl habe, sind hier Fehler passiert im Editing? Also, da hat man was gedreht und im Nachhinein gemerkt, oh, das ist jetzt auch nicht gruselig, das wirkt ein bisschen albern eher und jetzt übertreiben wir das Alberne an der Stelle. So, er wird vollgekotzt und dann haben sie vielleicht war das echt als gruselige Stelle gemeint und dann merken sie hinterher, okay, das wirkt überhaupt nicht gruselig, sondern es wirkt total, also ich musste auch lachen an der Stelle, weil es für mich war so auf einmal kotzt er ihn halt komplett voll. Ja. Und ich dachte mir, okay, der Hypochonder kriegt jetzt richtig viele Viren ab, also dachte ich mir, ist als Joke aufgebaut. Und dann pushen sie es aber noch härter und machen so mit dieser Musikeinlage von 5 Sekunden nur. Ja. Da ich so, hey, was ist denn jetzt los? So, also, aber was ich auch generell sagen muss, was für mich nicht 100% klar war, und vielleicht ist es ja auch Absicht, also sie spalten sich alle auf, jeder geht so sein eigenes Abenteuer erleben und es sind immer mit, also wir sehen sie wieder als Kinder. Und mir war nicht ganz klar, sind das jetzt alles Sachen, also ist es jetzt so ein bisschen Redcon zum ersten Teil, weil im ersten Teil sehen wir das ja alles nicht, obwohl das ja eigentlich irgendwann im ersten Teil passieren muss. Also da haben sie sich diese Kritik vom ersten Teil ein bisschen angenommen, weil es gibt ja diese Szene, wo sie sich trennen und dann irgendwas passiert, ich weiß nicht mehr genau, was. Ja, die streiten sich irgendwie. Genau, und dann aber irgendwie eine Szene später fahren sie alle mit dem Fahrrad wieder zusammen und kämpfen gegen S und keiner weiß eigentlich genau, warum jetzt. Ja. Und das haben sie, glaube ich, so ein bisschen im zweiten Teil jetzt aufgegriffen und quasi jeder hat dann nochmal irgendwie ein furchtbares Erlebnis mit S gehabt und deswegen haben sie sich wieder zusammen verbündet und haben eingesehen, dass sie jetzt gegen S zusammenkämpfen müssen. Ich habe es einfach chronologisch nicht ganz verstanden. Also das waren einerseits ihre Erinnerungen, also sie haben sich daran erinnert, aber als Kind ist ihnen das wirklich passiert. Das ist ihnen passiert quasi, nachdem sie sich gestritten haben, ja, bevor sie sich wieder zusammen verbündet haben als Kinder. Aber ich kapiere gar nicht, ich müsste jetzt echt den ersten, ich habe ihn halt seit dem Kino war nicht mehr gesehen, den ersten, deswegen vielleicht fehlt mir jetzt auch was. Aber also vor allem jetzt mal Eddie als Beispiel, der Hypochonder. Der kämpft ja im ersten Teil, trifft er Pennywise am Haus von Pennywise und dann kommt dieser, keine Ahnung, dieser obdachlose AIDS-Typ daher. Und wann kämpft er dann? Dann kämpft er den ja nochmal gegen den. Der ist ja dann nochmal. Geht er dann einfach nach Hause und am Tag drauf in der Apotheke ist er wieder oder was? Also wie, das ist halt auch so. Ja, das da merkt man halt, sich so wiederholt an. Irgendwie. Ja, da merkt man halt, dass sie nicht vorausgedacht haben. Ja, das wirkt überhaupt nicht so, als hätten sie das als zwei Teile gut durchgeplant. Das ist so. Und ich fand es komisch, weil das halt wirklich, im ersten dachte ich, ah, okay, und jetzt im Abspann steht auch extra, es kommt noch ein zweiter Teil, Pennywise will return oder keine Ahnung, was da steht. Aber da wird ja, glaube ich, extra Bezug drauf genommen, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und ich dachte mir, okay, und derselbe Regisseur, sondern das ist jetzt super komplex durchgeplant. Und den Eindruck habe ich halt gar nicht, sondern eben, also ich habe sowieso den Eindruck, erst Teil 1 kannst du einfach streichen, der ist nicht wichtig, um Teil 2 zu verstehen, weil er dir alles nochmal vorkaut. Und eben, und dann gibt es halt auch so, also klar, und dann geht das nächste Thema los, so, also ich meine, das ist ein Horrorfilm, aber ist er gruselig? Ja, also der erste Teil war auch schon nicht gruselig, es war halt ein Abenteuerfilm. Nee, das stimmt. Es war irgendwas zwischen, keine Ahnung, die Goonies und Stand By Me. Ja. Ja, ich habe in der Kritik gelesen, der Film ist irgendwas zwischen die Goonies, Stand By Me und einem gruseligen Horrorclown, der kleine Kinder frisst. Ja, also es, ja. Ja. Nee, aber ich fand den ersten zwar auch nicht gruselig, so in meiner Erinnerung, aber zumindest war er sehr atmosphärisch, finde ich, der erste. So, also gerade durch dieses, das ganze Dorf ist böse, oder ich sage immer Dorf, das ist, glaube ich, eine Kleinstadt, ne? Dadurch kam so eine Atmosphäre auf, eben wie du meinst, wie der Dicke da so am Bauch aufgeschlitzt wird und das Auto vorbeifährt und einfach niemand hilft und du hast wirklich dieses Gefühl, diese Kinder sind am Arsch, so die leben in einer Stadt, wo ihnen niemand helfen wird. Ja. So das, was in anderen Serien oft so die Logiklücke ist, sowas wie Stranger Things, wo du immer sagst, wieso hilft denn hier kein Erwachsener? Aber in S ist das Teil der Story und dieser Historie, dass Pennywise die Erwachsenen alle super beeinflussen kann. Und das fand ich halt cool. Aber es gibt im Buch eine wunderbare Szene mit Henry Bowers, wo man richtig merkt, wie krank dieser Typ eigentlich ist. Da vermöbelt er auch wieder irgendwen, ich weiß gerade nicht wen. Und dann will eine alte Frau eben einschreiten, weil sie ist Erwachsene und das sind Kinder, deswegen müssen die auf ihn hören. Und Henry Bowers fängt an, die alte Frau zu bedrohen. Und da überschreitet er quasi die Grenze für die Loser auch, weil sie dann merken, oha, der geht Autoritätsfiguren an, der ist komplett durchgeknallt. Der bedroht eine alte Frau mit einem Messer. Ja. Das wird gefährlich. Und vor allem hatte ich aber das Gefühl in dem zweiten Teil jetzt auch, dass die Ansätze waren da und dann ignorieren sie es plötzlich komplett mit diesem Derry ist böse und Derry und also das ist, diese ganze Stadt ist gegen sie. Weil ich fand das ziemlich cool, wie er in dieser Irrenanstalt am Anfang ist. Und plötzlich kommt dieser rote Ballon und ich denke mir so, oh shit, Mann. Und also das, um auch wirklich was ganz klar Positives zu sagen, das Casting ist mega. Ja. Also selbst Schauspieler, die ich nicht kenne, die sehen halt wirklich aus wie 27 Jahre ältere Versionen von diesen Kindern. Ich find Stanley sieht so aus wie Stanley. Ja, das ist total krass. Verrückt. Und selbst der Bowers, wo man zuerst denkt, ja gut, der ist ein bisschen dicker und so. Und dann guckst du so in die Mimik und denkst dir, doch, das könnte echt ein Verwandter von dem sein oder so. Die sehen sich alle, also mega gut gecastet, muss man echt sagen. Also nicht nur, dass du dann auch noch gute Schauspieler hast, wie Jessica Chastain und James McAvoy und Bill Hader. Die viel zu wenig zu tun hatten. Also Bill Hader finde ich schon Bill Hader, der war, also Richie war die Hauptfigur in diesem Film. Da hat man wirklich das Gefühl, der steht im Fokus und der kriegt auch eine emotionale Geschichte. So. Das ist auch eine Änderung, die sie zum Buch gemacht haben, Richies Geschichte, die ich irgendwie auch passend finde. Ja. Weil Richie hat im Buch hat irgendwie nicht so dieses, im Buch hat er nicht so wirklich so dieses Trauma aus der Kindheit. Und dann macht es halt irgendwie auch Sinn, dass er dann irgendwie seine Sexualität so verstecken muss. Also eben, für mich wurde das erst relativ spät sehr klar. Ich weiß nicht, also die Anspielungen waren ja da und ich dachte mir aber die ganze Zeit immer nur, ja, logisch, das spielt irgendwie in den frühen 90ern, 80ern, glaube ich, Teil 1, oder? Und ja, und da ist es irgendwie normaler noch für Kids, Witze darüber zu machen, so von wegen, hey, wenn jemand doof ist, dann nennt man ihn, hey, bist du schwul oder so, so als Beleidigung ist es scheinbar da irgendwie, früher war man noch weniger sensibel für das Thema. Und deswegen habe ich das lange Zeit nicht wahrgenommen und dachte mir nur, okay, das soll nur akkurat der Zeit gegenüber sein, dass Kids sich so ausdrücken würden. Und ich fand das am Ende auch nicht schlecht, aber ich fand es trotzdem auch nicht so ganz verdient. Ich fand's cool, dass er so emotional ist, während alle anderen auch so ein bisschen, so keine Ahnung, der eine Eddie stirbt. Ist denen scheißegal, eben, oder? Und dann springen die ins Wasser und sagen so, ja, mein Gott, auch Eddie hätte jetzt, oh, das finde ich nicht so cool. Ja, mein Gott, Eddie, der gute alte Eddie, er ist gerade verreckt vor 5 Minuten, Leute. Was ich großartig fand, ist, als sie um diesen Topf rumstehen und diese Tokens reinschmeißen und dann, ich glaube, Eddie ist es, der dann die Duschhabe rauszieht und so, oh, jetzt haben wir Stanley vergessen. Schon wieder. Ja, was ist denn los mit euch, Leute? So klar, ihr habt euch 30 Jahre nicht gesehen, aber wie kann euch denn so scheißegal sein, dass da einer seinen Suizid begangen hat? Und ihr macht da Witze drüber drei Tage später. Das fand ich übrigens auch super schwach, dass dann, also warum sich Stanley umgebracht hat. Dann diesen Brief, weil er wusste, er traut sich nicht zurück, bla bla bla. Aber ist im Buch auch so, oder? Im Buch bringt er sich um, weil er einfach nur Schiss hat und nicht zurück kann. Ach so, okay. Also das ist nicht so ein bisschen dieses... Nee, das ist nicht so bewusste, nein, nein. Sondern also er ist einfach feige an der Stelle. Genau. Okay. Ja, weil das war so, da haben sie am Ende so ein mega Happy End draus gemacht, so ein bisschen dieses... Das Ende war der Anfang von Stand By Me, oder? Ich habe Stand By Me nie gesehen, muss ich sagen. Also Stand By Me sitzt der Vater in seinem Büro und die Kinder kommen immer rein und wollen, ja, jetzt kommen, wir wollen jetzt baden fahren. Mhm. Und der Vater sitzt eben in diesem Büro und draußen ist auch diese Palme und der Wind weht so rum. Ja. Und er schreibt eben ein Buch und sagt so, ja, gleich, Kinder, ich komme gleich. Und erzählt dann die Geschichte von Stand By Me von diesem Sommer. Ich hatte im Trivia gelesen, dass James McAvoy am Ende im selben Büro sitzt. Schon, oder? Das ist scheinbar wirklich derselbe Drehort. Hatte für mich keinen Bezug, weil ich es dann bei mir nicht gesehen habe, aber ja, scheinbar ist das auch so. Mhm. Also es sind ja auch ein paar ganz eindeutige Easter Eggs zu Stephen King drin. Ja. Aber eben jetzt, wenn man bei den Figuren noch bleibt, eben, ich fand die Besetzung super, ich finde auch Bill Hader wirklich gut. Hader war der Beste. Ja, keine Ahnung. Absolut. Ich habe mich immer gefreut, wenn der eine sehende Mitarbeiter war. Ich mag den auch so gern, das ist ja wirklich, also der ist ja in Deutschland noch nicht so mega Fame, weil er halt einfach eher in den USA für seine lustigen Sachen und die lustigen Sachen kommen halt nicht zu uns, so wie eben Saturday Night Live war er halt lange dabei und ist da halt sehr bekannt geworden. Und manche sagen immer, ich soll mir Insider-Tipps so erzählen im Podcast. So, sie hätten lieber mehr Empfehlungen, die nicht so offensichtlich sind. Und da kann ich eine klare Empfehlung aussprechen. Bill Hader als Barry in der Serie Barry. Ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast. Kenne ich nicht, ne? Mega gut auf HBO. Ist jetzt zweite Staffel, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen oder letztes Jahr. Er spielt einen Auftragskiller und eben Bill Hader. Also man weiß ja, wie er aussieht. Er sieht ja nicht aus wie ein Badass. Und er spielt eben Auftragskiller, der aber plötzlich merkt, oh, er wird gern Schauspieler werden. Und es ist halt so eine eine schwarze Komödie und es sind auch, glaube ich, immer nur 8 Folgen pro Staffel. Und da habe ich ihn aber das erste Mal ernst gesehen, so, weil er ist auch lustig in der Serie, aber er ist auch zwischendurch wirklich, es ist wirklich düster zwischendurch und weil er halt wirklich so als Mensch damit klarkommen muss, dass er einen echt schlechten Job macht und wirklich eigentlich ein schlechter Mensch ist im Angesicht all dieser Schauspielkollegen. Und eben, und da gibt es wirklich zwischendurch Szenen, wo er das unglaublich intensiv spielt und wirklich da einen wirklich mitreißt. Und eben, also wenn man was mal einen Tipp haben will, den man vielleicht nicht überall schon gehört hat, Barry von HBO, ich glaube, gibt es auf Sky, kann man es, glaube ich, gucken oder so. Ich weiß nicht genau, wo man es in Deutschland sonst gucken kann. Wirklich, wirklich gut. Und aber deswegen dachte ich mir schon so, als es rauskommt, oh ja, cool, Bill Hader wieder in der ernsten Rolle, weil er kann das wirklich gut. Und vielleicht erwartet man es immer am wenigsten bei ihm, gerade weil er halt auch noch die witzige Rolle spielt, also immer noch den, der halt die ganze Zeit nur Jokes macht. Ja. Ich fand Finn Wolfhard übrigens mega anstrengend im ersten Teil. Ich glaube, ich habe das auch damals im Podcast schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Ich mag Finn Wolfhard nicht. Das ist dieser Junge aus Stranger Things auch, der diese Rolle spielt. Und ich kann den nicht ab. Und er macht ja das Gleiche wieder. Er macht ja auch immer wieder Jokes und bricht so die Spannung auf. Aber da merkst du, wie viel das vielleicht mit einer Person zu tun hat. Ihn nehme ich viel weniger übel. Bei ihm war das manchmal wirklich lustig. Und bei dem Jungen hat es mich halt angekotzt zwischendurch. Da habe ich immer so, halt dein Maul, halt dein Maul, halt dein Maul. Ich will das nicht hören. Ja, naja. Aber das ist auch so ein bisschen im Buch, da sind die Loser dann auch manchmal genervt von Richie, weil er einfach nicht die Klappe halten kann. Da gibt es ja dieses Kommando. Ich hätte das nicht im Film auch nicht verstanden. Richie, ja, das ist das verstehe ich auch nicht, warum sie es in den Film einbauen. Wenn sie es nicht erklären. So, ja. Das ist halt so, hä? Das kannst du am Ende nur, ne? Ja. Wo Jessica Chastain das plötzlich sagt, ich so, was ist denn jetzt los? So, ist das irgendwie schlecht synchronisiert in der deutschen Version? Sagt sie was völlig anderes? Oder? Nein, keine Ahnung. Sie sagen tatsächlich immer, wenn Richie einfach seine Klappen behalten soll, sagen sie immer piep, piep, Richie. Ich glaube, im ersten macht es Pennywise mal. Im ersten sagt es Pennywise zu ihm. In seiner Albtraumvision. Aber es kriegt halt keinen Kontext. Und das ist halt so. Das ist eine schlecht gemachte Anspielung aufs Buch, finde ich. Ja, vor allem, also das ist ja eine Sache, wenn du Anspielungen oder Easter Eggs nicht erkennst. Aber dann, also ich habe gestern mit zwei anderen Leuten den Film geguckt, unter anderem mit Anni, die ihr aus anderen Podcasts kennt. Und ich glaube, den beiden ist es nicht aufgefallen, weil ich glaube, Anni hat auch Shining nie gesehen. Es gibt ja diese ganz klare Shining-Referenz, wenn Jessica Chastain in ihrem Albtraum dann ist, in diesem Blut-Badezimmer-Ding. Und dann geht auch die Tür immer wieder auf. Und dann guckt Henry Bowers rein und so. Und, und Henry Bowers sagt irgendwann mal, hier ist Jackie oder so. Und das ist halt, oder also hier, ja, ich glaube, sagt er im Deutschen Jackie? Johnny sagt er eigentlich, ne? Hier ist Johnny. Aber also die Anspielung ist halt ganz eindeutig, okay, Shining. Aber ist halt nicht schlimm. Wenn du sie nicht kennst, dann geht die an dir vorbei und es bringt dich nicht aus dem Film raus. Ja. Wenn du nicht weißt, wie Stephen King aussieht, merkst du auch nicht, dass Stephen King in dem Film mitspielt. Was eine witzige Rolle für Stephen King. Ja, der ist gar nicht so schlecht als Schauspieler, finde ich. Ist eigentlich ganz okay. Ich fand auch diesen Dauerwitz mit dem miesen Ende von den Büchern. Das war halt wirklich witzig, weil Stephen King wird immer seine scheiß Enden vorgeworfen. So. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das habe ich gestern erst gelesen, weil ich nie Stephen King gelesen habe. War mir nicht klar, dass er diesen Stephen Ruf hat. Stephen King hat oft schon, also seine Bücher sind wirklich, also ich kann wirklich jedem empfehlen. Also lest es oder hört euch das Hörbuch an, vor allem die deutsche Version mit der Synchronstimme von Johnny Depp. Der geht richtig ab, es ist richtig, richtig cool. Und wenn Pennywise kommt, der Typ kennt keine Grenzen, der ist plötzlich Pennywise, das ist richtig heftig. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also mit den Enden halt. Ja, genau, seine Enden sind halt oft, also bei S geht es tatsächlich, aber wenn man andere Sachen anschaut, es geht dann plötzlich, weil das ganze Buch oft sehr, sehr geerdet ist und irgendwie eine realistische Story hat. Und dann am Ende kommt dann irgendwie plötzlich so ein übernatürlicher Twist und Hauptsache, es wird irgendwie aufgelöst, weil man merkt einfach, er kommt nicht gern zum Ende. Mhm. Das merkt man auch oft an den Längen seiner Bücher. Der hat eher Bock hat daran, die Welt zu etablieren, die Figuren, mit denen Zeit zu verbringen, aber das Ganze nicht zu Ende zu führen. Ja, es macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Also allein schon, dass sie fast in jeder Stephen King-Verfilmung, an die ich jetzt denken kann, weil ich habe nur die Verfilmungen gesehen, es ist auch immer ein Autor in der Story meistens drin. So Shining, Jack ist auch Autor. Das geheime Fenster erinnere ich mich, wo Johnny Depp auch einen Autor spielt, der gerade so Writer's Block hat. Ja, Bill also in S. Eben, es gibt eigentlich immer eine Figur, die wahrscheinlich eher irgendwie zu dem Zeitpunkt war, als er es geschrieben hat oder so. Und das finde ich schon ganz cool, dass er so selber da auch ironisch da mitspielt und darüber lachen kann. Trotzdem wäre es halt am Ende cool, wenn das Ende ein bisschen besser wäre. Mhm. Also umso witziger eigentlich, dass er wirklich so bekannt geworden ist und seine Bücher so gefeiert sind und so viel verfilmt werden. Weil so bei Shining finde ich es cool, aber ich glaube, bei Shining ist ja nicht sehr treu zum Buch. Nee, ich habe nur die Verfilmung gesehen, deswegen weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das Ende auch überhaupt nicht bei ihm so gut, weil ich finde das ja so cool, weil das so offen ist und so interpretativ im Film. Und ich glaube, er war ja immer nie so ganz zufrieden mit der Version von Shining. Also, Shining, das Buch und der Film, die haben das Overlook Hotel und die Charaktere gemeinsam und dann. Also anderes komplett unterschiedlich. Und bei Das geheime Fenster, aber da wird auch das Ende immer so betont, wenn ich drüber nachdenke. Wird im Film mehrmals auch immer angesprochen, das Wichtigste an einer Geschichte ist das Ende. Mhm. Das Ende ist wirklich gut. Und so. Also, ja, ich hatte neulich erst wieder gesehen, deswegen komme ich gar nicht gerade wieder dran. Ist er nicht irgendwie schizophren dann oder irgendwie sowas? Ja, schon. Aber er thematisiert im Film das Ende von Geschichten. Und, so. Und jetzt macht das für mich auch alles mehr Sinn. Ich wusste diesen Trivia nicht, dass Stephen King scheinbar für schlechte Enden bekannt ist. Und das, finde ich, kriegen sie aber eben gut hin, solche Easter Eggs. So, Stephen King taucht auf. Und nur manchmal eben, so manchmal sind sie vielleicht zu sehr Sklave des Buches oder denken sich, ja, das sollten wir reinnehmen, damit die Fans nicht angepisst sind. Aber wenn dann niemand außer den Fans das noch versteht, die das Buch gelesen haben und 1100 Seiten ist jetzt auch nicht so ein Nebenbeischmöker, sondern eher, was man wirklich Bock drauf haben muss. Und eben dieses Cheep Cheep oder Piep Piep, Richie, das habe ich nicht kapiert. Und es gab noch irgendwas, was mich auch komplett rausgebracht hat, wo ich dachte, ist das eine genau. Wenn sie in die Kanalisation gehen, sagt einer von ihnen, oh, das ist Grauwasser. Und irgendwie diese Bezeichnung ist so explizit. Und ich denke mir die ganze Zeit so, worauf ist das eine Anspielung? Also, das hat doch sicher mit irgendwas zu tun. Grauwasser ist das, also das ist tatsächlich keine Anspielung. Das heißt wirklich so, das ist quasi das Wasser, das voll mit Kot und Urin ist. Aber wieso nennt das einer von denen so? Das war so explizit. Das heißt so. Echt? Also das heißt wirklich so, ja. Ja, also es sagt, glaube ich, jeder Hypochonder. Mhm. Und es geht auch keiner groß drauf ein. Und dann habe ich mir kurz gedacht, okay, sollte ich jetzt irgendwie mich an irgendwas erinnert fühlen? Oder? Warst du nicht mit der Schule mal in der Kläranlage, dann würdest du das wissen. Nee, ich glaube, wir waren wirklich nie bei sowas. Nee, ich habe wirklich kurz gedacht, warum denn das Grauwasser? Und dann war ich halt kurz raus und habe so locker 10 Sekunden drüber nachgedacht, warum er das jetzt explizit so formuliert. Mhm. Weil, also ich meine, warum benutzt man auch einen Begriff? Also gut, vielleicht bin ich jetzt wirklich der eine ungebildete Mensch, der das nicht kennt. Aber ansonsten hätte ich angenommen, warum benutzt man den Begriff, den der Zuschauer nicht kennt. Das spielt tatsächlich im Buch irgendwie eine größere Rolle, da wird es relativ viel thematisiert, dass sie da in Kot und Urin rumlaufen. Ja, eben vielleicht. Ich hatte nämlich den Eindruck, oh, hier ist irgendwie eine Referenz, kann es sein, weil ich verstehe sie nicht, aber hier ist irgendwie so ein Schluck auf in der Handlung plötzlich. Ja, und das Ende ist halt auch, also eben, das habe ich vorher gemeint, ich finde es so komisch und ich glaube, ich würde das mir viel besser vorstellen können als so 5-Teiler, wo die ganze Zeit so ein bisschen parallel Kinder- und Erwachsenen-Story erzählt wird. Und halt bei den Erwachsenen aber etabliert wird, hey, die vergessen ganz viel, weil Pennywise will auch, dass Leute das vergessen, wenn sie weg aus Derry sind. Und das fand ich aber, das hätte ich, glaube ich, irgendwie rein dramaturgisch cooler gefunden oder viel, viel logischer, wenn sie sich parallel, wenn sie mit Pennywise das zweite Mal kämpfen, dann erst anfangen daran zu erinnern, wie sie das erste Mal gegen gekämpft haben und merken, oh, stimmt, wir haben ihn damit besiegt, dass wir ihn nicht mehr ernst genommen haben und keine Angst mehr hatten. Und da, dadurch, dass es aber nicht so erzählt wird im Zweiten, da, dachte ich mir halt wirklich so, ab dem Zeitpunkt, wo sie runtergehen, so Leute, beim ersten Mal habt ihr einfach irgendwann entschieden, fick dich, Clown, wir hauen dich jetzt einfach kaputt und haben keine Angst mehr vor dir. Und warum braucht ihr jetzt? Und ich hatte wirklich das Gefühl, das Finale dauert ewig. Das war wirklich lange. Also da war Pennywise dann auch irgendwie total inkonsistent. Ja. Als er dann diese Spinne war. Und warum konnte ja wieder überall sein und dann wieder doch nicht. Dann war er wieder bloß da. Und irgendwie war das war ein bisschen inkonsistent. Also generell gab es da mehrere Momente, wo ich nicht verstanden habe. Also das hat auch irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war auch Red Letter Media sogar tatsächlich, die ich jetzt hier zitiere, aber dem muss ich absolut recht geben. Horrorfilme sind so Sachen, die sehr klare Regeln brauchen, oder du machst es sehr abstrakt, sodass der ganze Film sehr, okay, nebulös ist. Aber das ist das Problem, glaube ich, bei dem Film. Es gibt nicht so richtig klare Regeln, was Pennywise ist und was Pennywise tut. Und das macht für mich halt am Ende das Ganze so schwer greifbar, weil so, okay, also im ersten etablieren sie eigentlich, wenn man nicht mehr an ihn glaubt, und er ernährt sich von Angst. Okay, wenn er die nicht kriegt, ist er schwach. Ja, aber irgendwie im zweiten Teil ist sein Powerset dann doch sehr variabel, weil zwischendurch gibt es ja manche von ihnen, die sagen, okay, das ist nicht real. Bei Richie funktioniert es dann nicht. Genau, ich habe keine Angst und dann funktioniert es bei manchen schon und bei manchen nicht. Und dann denke ich mir so, was ist jetzt Pennywise und was kann er und warum kann er, dann hebt er Mike plötzlich mit seinem kosmischen Shit hoch und der sieht die drei Kugeln und fliegt da, oder Mike, das ist doch der, der durch die Gegend fliegt. Richie, genau. Und ich denke mir so, okay, was macht er jetzt mit dem? Okay, dann hört er einfach wieder auf damit und so, es ist halt nicht klar, verständlich, was jetzt gerade los ist. Und ja, das mit den toten Lichtern, das ist wirklich nicht sehr gut erklärt. Das ist im Buch, ist es wirklich, also wenn man das mit den toten Lichtern weiß, und dann ist es eigentlich auch die, also dann ist es, warum die Kinder, die Pennywise getötet haben, dass sie tot sind, das ist eigentlich total furchtbar. Mhm. Die leben quasi in den toten Lichtern außerhalb des Makrouniversums und leiden da bis an ihr Lebensende und Bill erfährt dann eben das und dann weiß halt auch, dass Georgie nie wirklich seinen Frieden findet, weil man aus den toten Lichtern eben nicht mehr zurückkommt. Aber gut, wenn sie die Totenlichter zerstören am Ende, dann ist ja alles vorbei, oder? Nein, die Totenlichter sind quasi diese toten Kinder irgendwie. Ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Okay, aber okay. Nee, weil das ist halt so komisch, weil ich auch den Eindruck hatte im Film, weil ich kann es ja nur nach dem Film bemessen und nicht nach der Vorlage. Der Film beginnt ja mit diesem Rückblick. Beth schwebt in der Luft und sieht wieder diese Totenlichter. Und ich denke mir so, okay, roter Faden. Diese Totenlichter, das ist am Ende der Schlüssel zu allem. Ja, aber irgendwie nicht. Sie erklären es halt nicht und am Ende ist halt einfach vorbei und die Totenlichter sind plötzlich blau und fliegen durch die Gegend und irgendwie müssen sie aber nicht die Totenlichter als Ziel adressieren, sondern dann doch ihn einfach nur kaputt hauen und es ist alles so schwammig und das macht es irgendwie am Ende so ein bisschen zäh, so weil ich irgendwie, also spätestens dann, wenn Eddie auch einfach aufgespießt wird und halt aber einfach nicht stirbt. So. Aber das war so klar, dass, also diese Szene, das war so logisch, dass, also ich wusste, dass Eddie stirbt, aber das war so klar, weil er dann so offensichtlich einfach, drüber und dann war klar, dass er... Ich hab Pennywise getötet, hab's geschafft, zack, tot. Okay, und dann stirbt er aber nicht. Das war auch so, oh, Alter, warum schleppen die den jetzt noch, der lebt ja noch eine Viertelstunde oder so gefühlt. Und dann krabbeln sie in das Loch und Pennywise macht sich aber nicht kleiner, sondern schlägt außen auf das Loch ein und ich habe halt nicht verstanden, warum. Also das ist generell, glaube ich, das Problem beim zweiten Teil für mich. Im ersten ist es ein Mysterium. Da ist so diese Kinder entdecken Pennywise, müssen rauskriegen, wie sie ihn besiegen. Okay, da habe ich so eine klare, so eine Handlung, die abläuft. So auch so, keine Ahnung, so in drei Akten und wie sich das weiter, wie das weiter eskaliert. Und im zweiten habe ich diesen Eindruck einfach gar nicht. Und vielleicht liegt es daran, dass es schwierig ist, diese Geschichte der Erwachsenen noch zu erzählen, nachdem wir als Zuschauer schon gewisse Dinge wissen, die aber die Figuren im Film nicht mehr wissen. Das ist ja auch das Problem, dass wir als Zuschauer mehr wissen als sie. Und wie machst du das dann spannend? Weil wir wissen die ganze Zeit, ja gut, Alter, das ist Pennywise und er ernährt sich von Angst. Und so. Das ist tatsächlich im Buch dann auch relativ cool. Also da erinnern sie sich dann dran, wie sie es als Kinder getötet haben, dass sie eben auch Hilfe von der Schildkröte bekommen haben. Und dann beim zweiten Mal werden dann Richie und Bill durchs Makrouniversum geschleudert und dann erfahren sie, ja, es hört sich total furchtbar, also es hört sich total bescheuert an, aber im Buch macht es wirklich Sinn und es ist richtig, richtig cool. Aber da merken sie halt dann, dass die Schildkröte gestorben ist und sie quasi keine andere Hilfe mehr haben können, außer sich selber und ihre Freundschaft. Ach so. Ich dachte, die Schildkröte wäre so irgendwie eben das, was alle Stephen King-Geschichten so ein bisschen miteinander verbindet und dies. Ja, was alle Stephen King-Geschichten miteinander verbindet, ist der dunkle Turm. Ah ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Das gab es auch vor 2 Jahren. Der dunkle Turm wird, glaube ich, von 7 Balken gehalten und jeder Balken wird von einem Wesen beschützt und einer dieser Balken wird eben von der Schildkröte beschützt. Ah, okay, okay. Mein Gott. Also ich meine, das ist nicht im Film drin, aber. Ja, ja, aber das ich ist. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, ob ich mich mal an Stephen King reinlese, weil irgendwie finde ich es schon lustig. Es lohnt sich. Wie er es verbindet. Also er hat jetzt nicht irgendwie wunderschöne literarische Sätze oder irgendwelche schönen. Nee, es ist halt einfach. Lyrischen Blüten, lieber auch okay, also ich heißt, bin jetzt nicht so anspruchsvoll literarisch. Aber seine Charaktere, man ist einfach wahnsinnig bei seinen Charakteren dabei und das liebe ich an den Stephen King-Büchern. Auch wenn die Enden dann manchmal ein bisschen enttäuschend sind, aber da ist es tatsächlich oft die Reise, die zählt. Ja, nee, genau, eben. Und ich meine, wenn wirklich jetzt 4/5 von der Geschichte gut sind, klar, ein Ende hat viel Einfluss, das stimmt, ein Ende, damit steht und fällt vieles, ist bei dem Film ja auch so ein bisschen so, zwischendurch sind ja gute Szenen und starke Sachen. Ja. Und eben die Schauspieler sind wirklich gut, auch wenn ich ihn damals schon erwähnt habe, muss man auch nochmal erwähnen, Bill Skarsgård, auch so wenig er vorkommt als Pennywise, es ist super, der ist so genial besetzt einfach. Also es fängt an mit seiner Fähigkeit tatsächlich zu schielen, dass es kein Visual Effekt ist. Das ist auch meine Lieblings-Behind-the-Scenes-Story einfach. Ja. Dass Bill Hader ihn halt irgendwann gefragt hat, so ja, wie haben sie das denn bei dir gemacht, dass du irgendwie schielst? Das ist ja ein krasser visueller Effekt, das sah so echt aus. Und Bill Skarsgård sagt, ach, meinst du das? Und fängt halt einfach an zu schielen und Bill Hader kriegt es einfach so mit der Angst zu tun, dass es kein Joke ist. Und das Problem ist halt auch, ich finde, er ist super besetzt und er passt da perfekt rein. Also wirklich super, ich kann mir gar keinen anderen Pennywise vorstellen. Aber wie sie ihn inszenieren, schwankt auch so stark. So wie wir gesagt haben, am Anfang super creepy und richtig gruselig auch mit diesem Kind. Und plötzlich sitzt er im helllichten Tageslicht auf dieser Holzfäller-Statue. Und da ist halt dann alles weg. Da ist halt so, ja gut, jetzt ist es einfach nur noch ein Typ mit viel, viel Make-up in einem grauen Kostüm, der da halt sitzt. Und das ist nicht schlau, finde ich. Warum macht man sowas? Dafür gibt es aber auch die Szene, wo Beverly dann ihre Kindheit wieder oder ihr Trauma da wieder entdeckt, wo S dann einfach ungeschminkt da sitzt und sich dann schminkt und sich die Narben reinreißt. Das war wirklich, also da dachte ich so, oh shit, das Ding ist wirklich böse. Ja, nee, und das ist wirklich, das ist das, was halt so schade irgendwie ist, dass manche Szenen wirklich, wirklich gut sind. Das Opening, auch diese Szene eben, wo er da so abgeschminkt, im Grunde abgeschminkt ist, aber sich dann doch eigentlich drunter die Schminke wahrscheinlich hat. Und das ist mega creepy und Atmosphäre. Auch die alte Frau an sich finde ich ist eigentlich ziemlich gut. Die dann so rausläuft. Ja, eben. Das ist so schade, dass diese Szene schon im Trailer war. Und zwar komplett. Da habe ich mich auch gewundert. Warum spoilere ich denn sowas? Das war so gut. Wenn du halt reinkommst, dir noch nicht ganz sicher bist, vielleicht so kurz noch so denkst, vielleicht ist sie einfach nur eben so ein klassischer Derry-Bewohner, der halt so ein bisschen gaga ist. Ja. Und plötzlich merkst du, okay, die ist nicht einfach nur gaga, da geht es gleich richtig durch die Decke. Und eben, das vorher zu spoilern. Are you still my little girl, Beverly? Are you? Und dann kommt sie raus. Also auch diese Geräusche, diese da stampft und so, das ist ja wirklich cool inszeniert und ist kein Jumpscare zum Beispiel an der Stelle, sondern es ist so, es kommt. Du siehst es kommen. Und dann gibt es eben Szenen, wo sie dann einfach sagen, nee, okay, und jetzt machen wir einfach traditionellen Jumpscare und einfach nur, okay, laut. Viel und zu viele Jumpscares. Ja. Das war im ersten auch schon. Ja, aber halt so, warum? So, also das ist halt so für mich so verwirrend, weil an manchen Stellen sieht man ja, dass das kann, der Muschietti oder Muschietti, wie auch immer er heißt, und wirklich manche Sachen ganz toll aufbaut und wirklich eben die Ausstattung. Ich finde auch, was man auch loben muss, an sich ein Film, wo Ausstattung und Effekte gut ineinander greifen. Ja, also der Film sieht top aus. Ja. Auch die ganzen Effekte, auch diese Viecher, die aus den Glückskeksen rauskrabbeln, diese Fliege mit dem Babygesicht. Das ist alles schon ziemlich abgefuckt. Und bizarr halt einfach. Und das, eben, wo man sich wundert, wieso in der einen Szene so gut und in der nächsten hattet ihr dann vielleicht keine Idee oder was. Und dann sitzt Pennywise dann einfach rum mit Ballons oder was. Und okay, ja, das ist dann irgendwie so, ja, es ist so schwankend. Und so ist ja die ganze Story für mich. Und vielleicht müsste man wirklich das mal anders anpacken. Der hat aber auch in dem Interview gesagt, dass er eventuell noch Szenen drehen wird und das Ganze in so einen großen Supercut packen wird, wo das dann ein riesiger Film ist von 5 Stunden oder so. Das könnte cool werden. Das kann ich mir besser vorstellen, wenn er dann aber sich traut, die Sachen zusammenzuschneiden. So, also dass er immer wieder wechselt zwischen Kinder- und Erwachsenenperspektive. Und das dann konsequent durchzieht, weil so hatte ich einfach nur den Eindruck, das ist hier ein Teil 2, der aber in keiner Form belohnt, dass du Teil 1 gesehen hast. Auch in keiner, also so richtig zusammenhängend sind sie auch nicht. Und ja, das fühlt sich dann irgendwie ein bisschen weird an. So. Ich glaube, das Problem, als sie angefangen haben, den Film zu machen, war das wahrscheinlich für das Studio eher ein Risikofilm. Weil einfach Stephen King-Verfilmungen, glaube ich, zu der Zeit nicht so gezogen haben. Ich glaube, es schwankt auch generell mit Stephen King immer. Ich meine, manche gibt es halt, die eben, ich glaube, im selben Jahr kommt der Dunkle Turm kam raus vom ersten Teil und der ist ja auch eher gefloppt. Ja, der war halt auch relativ, hatte auch wenig mit den Büchern zu tun. Ja. Und ich glaube, Stephen King ist immer so ein Hit and Miss. Es gibt so ein paar Klassiker, eben wie Shining und so, die halt dann mega durch die Decke gehen und super beliebt sind. Oder The Green Mile ist ja auch wirklich ein gefeierter Film. Ja. Und deswegen. Ja, es ist aber eben nie sicher. Dann gibt es halt genau genug Filme auch. Ich glaube, ich bin da in der absoluten Minderheit. Du, glaube ich, fandest ihn auch sehr gut. Gerald's Game auf Netflix. Fand ich ganz, ganz schrecklich. Das hat mich irgendwann genervt. Ich hab den dann ausgemacht. Nee, weil das verwirrt mich ganz total stark, weil Filminternet ist sich einig, Gerald's Game auf Netflix wäre ein ziemlich guter, cooler, kleiner Stephen King-Film. Ist es nicht auch ein bisschen so Hereditary-mäßig, dass das alles irgendwie geplant war? Das spielt halt alles nur, also das Setting ist irgendwie cool, weil es halt nur in einem Raum spielt. Ja. Also so ein Pärchen, sie wird festgekettet, so aus Sexspielerei, und er kriegt aber einen Herzinfarkt, während er sie festgekettet hat und stirbt, und sie ist halt mitten im Nirgendwo an diesem Bett und muss sich halt dann befreien. Und dann nimmt es aber, und das wäre erstmal interessant, so als Setting, und sie arbeitet so ihre Kindheit auf, und da geht es auch wieder um Missbrauch und halt so klassische Stephen King-Sachen irgendwie, die erstmal super interessant klingen, aber der Film ist so dröge, und plötzlich driftet er auch völlig ab. Plötzlich läuft da irgendein komischer Wahnsinniger durch die Gegend, der bei ihr im Haus dann ist, und der sieht aus wie irgend so ein Monster, und es ist, keine Ahnung. Und eben, aber es hat so eine Mischung. So manche Filme oder manche Geschichten von ihm werden extrem gut umgesetzt oder sind Klassiker. Stand by Me für auch, also mögen die meisten, also ist jetzt auch nicht ja, so. Ja, ist halt auch eher eine Kurzgeschichte, genauso wie Shawshank. Stimmt, Redemption. Das ist ja auch wirklich gefeierter Film, die Verurteilten. Aber das verstehe ich auch nicht, warum der so pop, also ich meine, der ist nicht schlecht, aber. Nee, habe ich aber auch nie verstanden. So, also ist ein guter Film. Ich habe den einmal gesehen und gut war es, so, keine Ahnung. Genau, ich habe ihn sicher schon zweimal gesehen, weil der einfach immer wieder im Fernsehen lief. Aber es war nie sowas, wo ich sagte, okay, Alter, die Verurteilung muss jetzt mal wieder sein. Also, aber eben, unglaublich gefeiert, auch Stephen King-Vorlage. Und dann hast du aber halt auch deine Sachen, die halt irgendwie so gar nicht funktionieren, scheinbar. Ja. Aber ich meine, alle paar Jahre, und jetzt gerade habe ich den Eindruck, dass Stephen King wieder so richtig populär ist. Der Friedhof der Kuscheltiere, der war jetzt auch nicht so. Der war auch dieses Jahr, oder war der letztes Jahr? Der war dieses Jahr. Eben, dann haben wir ja dieses Jahr 3 Stephen King-Verfilmungen. Mhm. Krass. Ich meine, der hat ja auch wirklich abartig viel geschrieben. Ja. Aber ja, also ich habe wirklich überlegt, so ähnlich wie mit dem Game of Thrones Ende, dachte ich mir jetzt, vielleicht sollte ich jetzt wirklich mal das Buch lesen. Lies das Buch, weil oder hör das ja cool. Der Ausgangspunkt ist ja wirklich ganz nett. Warum entgleitet das an manchen Stellen dann so stark und ist dann plötzlich so vorhersehbar und Du lernst auch voll, also über die ganze, also in dem Buch, das ist wirklich Nebencharaktere, haben einfach so coole Stories, wie zum Beispiel Patrick Hockstetter, der im Film ist nur der Verrückte, der mit dem, ja schau, du kannst dich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist der mit dem Deo, der dann in der Kanalisation gefressen wird und Henry Bowers im zweiten Teil im Auto. Das fand ich extrem sinnvoll, den Rückblick, weil ich hätte nicht gewusst, wer das ist. Und dann zeigen sie ganz kurz den Dude, ich so, ach ja. Im Buch ist es ein ganzes Kapitel, wo aus der Sicht von Patrick Hockstetter eben erzählt wird, also er ist ein totaler Psychopath. Ja. Er ist, also als Kind schon, ist er der Meinung, dass er das einzige lebende Wesen ist und alle anderen nur Projektionen sind. Ach du Scheiße. Und deswegen bringt er auch gleich als kleines Kind seinen Babybruder mit einem Kissen um. Und dann, da gibt es eine richtig coole Szene, wo Beverly ist irgendwie auf so einem Schrottplatz und versteckt sich hinter einem Auto und muss unglaublich dringend aufs Klo, und dann sind da Bowers und seine Freunde und dann, also Bowers und Henry Hofstetter. Und dann, das ist auch zum Beispiel, es gibt sehr viele homosexuelle Sachen in diesem Buch. Deswegen fand ich das auch, weil das fand ich jetzt, weil das ist ja im ersten Film ja gar nicht, finde ich. Ja, aber deswegen fand ich das relativ sinnvoll mit Richie, dass es da irgendwie so, weil es gab immer diesen komischen Unterton, auch unter den Losern, dieses leicht Sexuelle immer. Ja, vor allem durch die, also was sie ja dann machen, ist ja auf jeden Fall dann sexuell aufgeladen und das für Kids im Grunde, Na, auf jeden Fall wie heißt der, Patrick Hockstetter, dann Henry Bowers einen runter und irgendwie dann, das sieht halt Beverly alles und deswegen. Nee, weil ich fand das auch interessant, wie das ja schon in dem Film nicht zufällig ist, also das in dem zweiten Teil. Also allein dadurch, dass die erste Szene schon dieses homosexuelle Pärchen ist, was einfach brutal da, also der eine wirklich brutal umgebracht wird im Grunde. Also auch wenn Pennywise nicht gekommen wäre, wäre er vielleicht draufgegangen, weil Pennywise ihn da einfach rein, nachdem gemacht, sie ihn halt totgeschlagen haben. Also auch wirklich so, wie man auch so eine sofortige Wut kriegt. So. Also das war so gut am Anfang, weil du denkst, oh, diese Wichser, dieses scheiß Derry, einfach so ein Drecksort. Ja, und eben, und dann zieht es sich ja mit Richie schon durch und ist ja dann am Ende wirklich so auch so das Ende irgendwie, diese Full Circle, so dass vielleicht dieser Hass und diese Abneigung, die ein bisschen Pennywise hervorgerufen hat, dass die jetzt auch irgendwie so ihr Ende findet. Das wäre ja eigentlich ein schöner Bogen. Aber irgendwie geht es dann doch zu lang und auch das Ende fühlt sich so ein bisschen so, ich muss jetzt nicht wissen, dass James McAvoy jetzt plötzlich gut im Enden schreiben wird vielleicht oder so. Das ist alles so und eben, und dann auch die Suizid, diesen Abschiedsbrief, den es dann noch gibt. Und das ist dann zu kitschig. Also ja, ich verstehe nicht, warum, ich meine, warum lassen sie, also Stanley hat halt einfach Angst, er war schon immer der die meiste Angst hat, der sich am wenigsten getraut hat. Und warum lassen sie ihn nicht einfach vor Angst irgendwie verzweifeln und umbringen? Eben, das ist ja auch in Ordnung. Also dann ist es halt so. Ja. Und Das ist ja auch witzig, dass sie das, ich glaube, in dieser 90er-Jahre-Version wird das ja expliziter gezeigt. Der bringt sich ja auch in der Badewanne um, ja, das und schreibt dieses S an die Wand. Genau. Und in der neuen Version ist es auch drin, aber halt nur ganz kurz. Du siehst ja, nur ganz kurz, wie er in der Badewanne sitzt und im Hintergrund steht halt It an der Wand. Also er schmiert es auch mit Blut hin, aber es wird halt keinen Bezug mehr darauf genommen. Ich fand diese Selbstmordszene von ihm, die war irgendwie so emotionslos inszeniert. Ja. Irgendwie. Ich verstehe nicht, was ihr Ziel dahinter war. Warum mache ich das nicht besser? Also das sind ja offensichtlich talentierte Leute, die halt Ahnung von ihrer Craft haben. Das ist und, also ja, das war eine, also, weiß ich nicht, ich habe mir den Tod, der Tod von Stanley ist halt schon was Krasses, weil man ihn halt als Kind einfach kennt. Wir kriegen immer wieder Rückblicke zu ihm als Kind auch und eben, und dann, sie bauen schon nochmal einen Bezug zu ihm her und sagen schon nochmal, also was immer komisch ist, immer so der Satz, Stanley war der Beste von allen, der fällt mal mehrmals, das verstehe ich gar nicht so, weil er war halt eigentlich nicht, also Stan the Man. Eben war halt ein netter Dude und so, aber eben, er war jetzt weder der Mutigste noch so der, mit dem größten Teamgeist jetzt auch nicht unbedingt, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber sie bauen halt trotzdem immer wieder diese Szenen ein und letzten Endes scheint das alles nur dann zu sein, um es ein bisschen greifbarer zu machen, dass Richie in ihn verliebt war. Aber es ist halt dann trotzdem 30 Jahre her und dass es so stark wieder kanalisiert wird bei ihm, dass er am Ende wirklich völlig am Boden ist, als einziger wohlgemerkt, auch alle anderen, es ist komplett egal, dass Eddie drauf geht. Ja, das war irgendwie, aber ist das, ich habe dann überlegt, ist das im ersten Teil auch oder war das eine neu gedrehte Szene, wo er das als Kind reinritzt in diese Das ist auch neu gedreht. Ist schon neu, oder? Ja, ich war kurz nicht sicher. Clubhaus neu eingefügt. Das sind halt so Sachen, wo man halt merkt, okay, das sind jetzt Das ist halt komisch, dass es jetzt im Nachhinein kommt, weil das sollte alles im ersten Teil sein, damit wir diese Figuren wirklich, wirklich gut kennen. Ja. Und dann könnt ihr das am Ende so, eben habt ihr den Payoff und irgendwie haben sie erst im Nachhinein gemerkt, oh shit, wir haben nicht genug mit den Kids gemacht. Und das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. So, also dann lieber entscheidet euch konsequent, dann macht nur Erwachsene oder nur Kinder oder zieht es komplett von Anfang an anders auf. Aber macht nicht den ersten Teil komplett, die 90er-Version, oder halt, wann auch immer der spielt, 80er. Und, 80er, und dann plötzlich in der Neuzeit könnt ihr euch nicht richtig vom ersten Teil trennen und könnt nicht wirklich. Eben dadurch kriegen halt diese erwachsenen Schauspieler noch weniger zu tun. Jessica Chastain hat dadurch halt wirklich noch weniger, was nur sie erlebt, sondern im Grunde macht es immer alles ihre Kinderversion auch nochmal mit durch. Oh, und Beverly ist so tragisch im Buch. Eben, und das ist eine super spannende Figur, dieser Missbrauch, der so gefestigt bei ihr ist, dass sie es als Erwachsene immer noch in solchen Beziehungen lebt. Das wäre ja super spannend, aber das handeln sie auch so schnell ab. So ihre Szene am Anfang, es ist ja wirklich lächerlich, auf 2 Minuten dreht der Mann komplett durch. Also auch wenn er meinetwegen so ist, aber man merkt halt, okay, hier läuft eine tickende Uhr und ihr habt nur noch 3 Minuten, bis alle in Derry sein müssen. Und jetzt wird eine Figur nach der anderen wirklich klischeehaft eingeführt und abgehandelt. Ja, das ist im Buch ist das natürlich alles viel ausführlicher. Und da wird zum Beispiel auch, wie man die erwachsene Beverly kennenlernt, das wird aus der Sicht von dem Typen erzählt und wie sie sich kennenlernen und dann, als sie ihr das erste Mal eine runterschlägt. Ja. Und das ist ein harter Satz. Da sagt er dann so, ja, er, also irgendwie, das macht ihn halt total geil, wenn er irgendwie sie da irgendwie verprügeln kann. Ja, das ist zumindest auch impliziert, dass ihn das irgendwie anmacht. Ja, es wird erst gibt's die Strafe und dann wird gefickt. Das ist so sein Satz im Buch. Okay. Auf jeden Fall, als sie ihr dann das erste Mal eine schmiert und dann sagt er halt so, ja, boah, er hat dann irgendwie nicht Angst oder Hass in ihren Augen gesehen, sondern Erinnern. Und das hat ihn richtig geil gemacht. Und das ist halt, also das ist wirklich krasser Scheiß. So. Ja. Und vor allem, weil sie es ja wieder mit dem Vater wieder einbauen. Der Vater kommt ja wieder vor, aber es ist eben nicht Jessica Chastain, die das erlebt, sondern es ist diese Kinderschauspielerin. Und das macht es immer alles ein bisschen, dadurch bauen wir noch weniger zu diesen erwachsenen Figuren auf. Ja. Obwohl sie so gut casten, da wirklich fähige Schauspieler sitzen haben. Also auch die ich nicht kannte. Also einige Schauspieler kenne ich einfach gar nicht. Auch die fand ich eigentlich alle ziemlich gut. Also ist jetzt niemand als besonders schlecht aufgefallen. Vielleicht ist der Eddie am ehesten, aber ihre Figur ist halt auch so angelegt. Der hatte am wenigsten, ich weiß nicht, Charisma oder so. Ja, der war so ein bisschen, und der flucht dann auch immer rum. Also der hat auch nicht so ein, ich weiß es nicht, der hat nicht so eine richtige Persönlichkeit. Ja. Der ist einfach nur sein Trope halt mit seinen Keimen und das war's. Ja, der Kinder-Eddie war halt, also der Schauspieler war halt wirklich großartig als seine Rolle. Den hat man einfach gerne angeguckt. Nee, also das Casting wirklich, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen gut, bis sehr gut, aber dann auch wirklich, gibt denen was zu tun. Bill Hader hat was zu tun gekriegt und prompt ist seine Figur die beste. Und auch James McAvoy gar nichts, also sorry. Also, da habe ich noch eine Frage, und zwar diese Szene in dem Spiegelkabinett. Ja. Dieser Junge, ja, der wird ja dann gefressen. Ja, genau. Und dann ist alles voller Blut und dann schmiert James McAvoy immer so über die Dann kurze Nacht und dann ist aber alles weg. Das ist das, was ich eben nicht verstehe. Das war ist das dann Frage. Wirklich passiert? Weil später sagt er dann nochmal, erst hat vor mir ein Kind entführt und gefressen, aber hä, was? Also das ist das, was ich ihm auch, das wäre auch meine Frage mit diesen Rückblicken, wenn sie eben rumlaufen alleine und dann ihre Sachen nochmal erleben, aber teilweise ja selber auch angegriffen werden. Mhm. So, James McAvoy greift in diesen Gully und wird ja selber nochmal wirklich physisch da reingezogen und kriegt ja auch das Papierschiff ein. Ja, das also, ist muss auch ja irgendwas passiert sein. Also, dass er dieses Boot kriegt er das Papierschiff her? Also, es muss ja in dem Moment, also man versteht halt auch nicht, warum es. Ja. Es, er sagt immer, okay, ich fress gern Kinder, weil Kinder schmecken geil und vor allem, wenn sie richtig viel Angst hatten. Aber Erwachsene interessieren ihn ja in der Hinsicht nicht. Also, er will ja Erwachsene nicht konsumieren. Das ist warum? Nur so eine Ego-Sache bei dem. Eben, weil er sich dann auch, also, dass auch keiner drauf geht, ist vielleicht das Problem. Mhm. So, weil eben bei anderen Slasher-Filmen ist es halt dann schon so, wenn sich jeder aufsplittet, irgendwer muss halt dafür bezahlen und keiner von ihnen bezahlt hat dafür. Wenn jetzt wenigstens einer in seinem Solo-Abenteuer draufgegangen wäre, dann wäre so, okay, scheiße, also das ist hier schon serious. Aber ab dem dritten merkst du halt, dass alle safe davon kommen. Und irgendwann ist nicht mehr klar, was ist jetzt Traum, was ist Erinnerung, was ist Realität. Und dadurch eben wie mit dem Jungen im Spiegelkabinett, so plötzlich ist das Blut dann weg und dann weiß man nicht, ist es jetzt passiert oder nicht. Ja. Und vor allem, ab welchem Zeitpunkt ist Pennywise für diese Kids real? Weil am Anfang sagt der Junge ja auch, ja, was soll das, Blödsinn. Mhm. Plötzlich ist er aber dann doch eingesperrt im Spiegelkabinett, kann nicht weg und wird dann doch gefressen. Und eben, die Regeln sind nicht klar. Es ist einfach nicht klar, wann ist Pennywise eine Bedrohung, wann nicht. Und das macht es dann am Ende so ein bisschen schwammig einfach und dann kann ich halt auch nicht so mitfiebern einfach. So. Das war bei den Kids ein bisschen klarer. Da war es zumindest so, es geht nur um Kids und Kids sind das Ziel und sind auch gleichzeitig unsere Protagonisten und die finden irgendwann raus, wie sie Pennywise besiegen. Und bei den Erwachsenen ist alles so ein bisschen, weil ich glaube, Mike sagt das ja auch mal, Pennywise will, dass ihr zurückkommt nach Derry, er will euch hier haben. Nee, warum? Die sind Erwachsene, er will doch nichts mehr von denen. Das sind ja genau die, auf die er keinen Bock hat. Ja. Er will ja Kinder da haben und er will doch nicht, dass die wiederkommen. Ja. Hä? Es ist halt, also es glaube ich, es sollte halt eigentlich einfach eine Geschichte sein, mit seinen Kindheitstraumata wieder konfrontiert zu sein. Da gibt es ja auch eine Geschichte über Stephen King, dass er mal mit einem Freund von sich irgendwie spielen war und dann ist der Freund von einem Zug überfahren worden. Ach du Scheiße, okay. Und aber keiner weiß, was genau passiert ist und Stephen King redet da auch nicht drüber. Okay. Oh Gott. Ja. Da gibt es ganz wilde Gerüchte. Ich glaube, ich lese jetzt erstmal eine Biografie über Stephen King. Das klingt eigentlich am allerspannendsten und dann. Sonst kann ja, aber ich hab, also S 1100 Seiten, das ist nicht ganz meine. Dann das Hörbuch, wirklich. Ja, vielleicht sollte ich kriege Hörbücher immer nicht hin. Das auch schon, auch Anni hat mir schon angeboten, sie hat einen Audible-Account, ich darf den gerne mitbenutzen. Ich mach's immer nicht, weil ich wirklich, ich penne einfach ein. So, ich weiß nicht, ich müsste dann wirklich anfangen, irgendwie zu joggen oder so und das liegt mir halt gar nicht vor. Deswegen, dann würde ich das hinkriegen. Aber wenn ich mich hinlege und in Ruhe das anhöre, dann schlafe ich halt ein. Oder ich darf halt nichts machen, was mich zu sehr ablenkt, weil dann höre ich nicht mehr zu. Also ich kann jetzt nicht nebenbei zocken, weil dann konzentriere ich mich immer noch aufs Spiel. Aber was ich, also ich packe mir halt die Kopfhörer rein oder wenn ich irgendwo hingehe oder wenn ich irgendwie putze oder aufräume oder koche oder so, dann höre ich immer Hörbücher. Das mache ich alles nicht. Ich putze nicht, ich koche nicht. Ich gehe auch nirgendwo hin. Na gut, dann ist vielleicht tatsächlich ist nichts für dich. Es ist schwierig, Hörbücher Zeit zu finden. Nee, eigentlich steht eine lange Autofahrt an. Eigentlich sollte ich das dann machen. Ja, aber eigentlich müsste man konsequent das regelmäßig in Urlaub fahren, immer so 8 bis 10 Stunden Autofahrten und sich dann Hörbücher. Also das wäre meine Variante wahrscheinlich. Na naja, gut, hast du noch irgendwas? Also dein Fazit ist so. Mein Fazit ist, ich war gut unterhalten über den Film. Er war auf jeden Fall nicht perfekt, bei weitem nicht. Ich würde ihn mir aber trotzdem nochmal anschauen. Okay, ja, ne, also ich nochmal muss eigentlich nicht sein. Also höchstens dann mal irgendwann als Double Feature, so beide Teile nochmal und zu gucken, ob das dann anders wirkt, wenn man wirklich. Ich glaube, dass es dann sogar schlimmer ist, weil ich glaube, dann hast du erst recht das Gefühl, es wird alles wiederholt. Mhm. Weil jetzt hatte ich wenigstens 2 Jahre dazwischen. Jetzt habe ich wirklich, ja okay, ich wusste jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, war jetzt der, also ich war mir wirklich nicht mehr ganz sicher, ist der Hypochonder-Typ, irgendwie war das derselbe, der auch irgendwie Jude ist und irgendwie da ist sein jüdischer Glauben die ganze Zeit im Vordergrund. Ah, okay, war nicht derselbe. So. Mhm. Manche Sachen waren nett, daran erinnert zu werden, weil manche Figuren einfach nicht so präsent sind im ersten Teil. Also eben hauptsächlich ist ja eher dann so, also Mike eigentlich auch nicht. Mike ist im ersten Teil ja einfach nur da. Ja. So, der kriegt eigentlich, glaube ich, gar keine Backstory, außer halt, dass irgendwas mit dem Feuer und seine Eltern sind verbrannt oder so. Ja, aber das ist, da wird im ersten Teil wird eigentlich auch was ganz was anderes angespielt und dann im zweiten Teil ist es plötzlich, wie seine Eltern verbrennen. Das ist total komisch. Eben, das weil ist ein kommt, Wechsel, oder? Am Anfang kommen viel mehr, also wo im ersten Teil Mike diese Essbegegnung hat, kommen ja super viele Hände aus dieser Tür und da wird eigentlich auf eine Bar angespielt, die abgebrannt worden ist, wo lauter Schwarze drin waren und eben lauter Derry-Leute. Was auch irgendwie, genau, was Pennywise genau mit zu verantworten hatte, ja. Und dann im zweiten Teil sind es plötzlich nur irgendwie zwei Paar Hände und seine Eltern. Und warum hat Pennywise ihm irgendwie, was war der eigentliche Grund? Irgendwie eine Stromfehlfunktion? Ja, ich glaube, genau, irgendwie sowas. Irgendeine Leitung, irgendwas ist einfach nur schief, Kabelbrand oder irgendwie sowas, glaube ich. Vorher war es irgendwie was anderes? Vorher waren es zwei Crackheads, die sich irgendwie, die irgendwie verbrannt sind und auf ihr Kind nicht aufgepasst haben. Und das war seine fiktive Realität, die er. Das ist halt auch eben, es ist halt nicht klar, was Pennywise kann. So kann er die gesamte Realität in Derry komplett verändern, sodass du, selbst wenn, Mike lebt ja dort 30 Jahre lang. Und 30 Jahre lang kriegt er nicht raus, wie seine Eltern wirklich gestorben sind. Die ganze Stadt kriegt es nicht raus. Also, keine Ahnung. Vor allem, sie besiegen ihn ja. Also eigentlich hat er in den 27 Jahren, muss ja eigentlich alles passen. Vor allem, es hätte so viel Sinn gemacht, wenn einfach die rassistischen Leute in Derry einfach gesagt haben, das sind zwei Crackheads und die haben sich angezündet, obwohl es was anderes war. Aber ich weiß nicht, diese kitschigen Auflösungen, das war einfach. Es ist ein bisschen, ja, es ist einfach zu schwammig. So. Dann muss klarer sein. Es kommen alle zu gut davon, finde ich. Ja, oder halt dann so und halt auch, oder die Sachen, die nicht gut ausgehen, die werden aber auch ein bisschen ignoriert. Also eben, eigentlich gehen ja zwei von den Kids drauf. Also der eine bringt sich um und der andere stirbt wirklich beim Kampf. Und das hat aber nicht, also dann meinetwegen mehr noch sogar in die melodramatische Richtung und so ein bisschen, hey, ihr steht alle am Grab von dem oder so. Mhm. Und da löst sich der Club auf oder so. Nee, es tangiert sie auch nicht mal so. Das ist denen total egal, eben, außer Richie. Eben, und dann einfach so, Jessica Chastain sitzt auf irgendeiner Yacht mit dem anderen Dude und alles ist geil. Und so, hey Leute, also irgendwie, eigentlich ist euer Leben richtig abgefuckt gewesen bis gerade eben vor zwei Wochen. Ja. Und irgendwie sind auch noch mal Leute draufgegangen, damit euer Leben jetzt besser wird. Und man lässt alles einfach hinter sich und es ist abgeschlossen. Naja. Man hätte mehr draus machen können, wenn man tatsächlich beide Filme gleichzeitig geplant hätte. Oder eben wirklich, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass man das doch nochmal macht. Jetzt natürlich nicht mehr in nächster Zeit. Aber vielleicht kommt jemand in 15 Jahren nochmal auf die und macht wirklich eine mehrteilige Miniserie. Also wirklich so 5, 6 Teile. Und das kann ich mir super gut vorstellen, wo dann auch, dann kannst du auch ein bisschen tiefer auf diese Sachen eingehen, die er ja schon anlegt. Also eben sowohl auf den Rassismus als auf das Homophobe, was da mit drin steckt. Generell ist es ja irgendwo vielleicht auch eine oder seine Art, darüber zu diskutieren, über dieses Kleinbürgerliche und über dieses Nicht-Weltoffene, was er ja, also das sehe ich zumindest da potenziell drin, aber es wird halt nicht zu Ende gedacht, sondern es wird halt angelegt und dann geht man zwei Szenen drauf ein und dann ist es komplett, wird es einfach liegen gelassen. Ja. Und ja, vielleicht so ein richtig krasses HBO-Ding, so 6 Folgen, wo das dann so richtig, richtig krass und düster wird. So richtig cool. Ja, das könnte ich mir richtig gut vorstellen mit der Story. Aber ja. Ja, genau, also ich meine, technisch gut gemacht, kann man nichts sagen, also die Effekte waren toll, das ist auch die Mischung auch aus Ausstattung und Dingen, es war nicht alles Greenscreen, aber teilweise ist es einfach gut kombiniert, finde ich, also das muss man schon loben und die Schauspieler sind gut besetzt, selbst die man nicht kennt, sehen einfach wirklich wie gesputzt aus, wie diese Kinder, großartig an der Stelle, aber ja, es ist eigentlich ist das Drehbuch das Hauptproblem, sodass man nicht das Gefühl hat, dass die Geschichte irgendwie logisch verläuft oder dass überhaupt eine Handlung verläuft, das ist irgendwie, ja. Nee, gut, aber danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, auch als Stephen King-Experte. Gerne. Also jetzt immer, wenn irgendwas, vielleicht Dr. Sleep, wenn der dann rauskommt, vielleicht kriegen wir das dann wieder hin und quatschen über den. Da bin ich auch komplett, ich wusste nicht mal, dass es eine Fortsetzung gibt von Shining. Also ich dachte auch, als der erste Trailer rauskommt, das ist mutig, diese Geschichte fortzusetzen. Und ich wusste nicht mal, dass es eine Vorlage gibt von Stephen King dazu, dass er das tatsächlich weitererzählt hat. Weil wie viel Abstand ist dazwischen? Boah, keine Ahnung. Hat er das schon relativ nah beieinander geschrieben und es hat nur niemand. Nein, Shining ist Dr. Sleep ist relativ neu. Aha, okay. Ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ja. Mit der Musik haben sie mich gut getriggert, muss ich sagen. Sobald dieser Soundtrack aus dem Kubrick-Film kommt. Ja. Also eigentlich müsste Atmosphäre aufbauen super easy für diesen Film sein. Die müssen eigentlich gar nichts tun. Die müssen eigentlich nur das alte Zeug recyceln. Aber ob das so sinnvoll ist, du kennst die Geschichte eh nicht. Naja. Was soll's? Okay, das war's von diesem Angebot. Dann bis zum nächsten Torfhofer Podcast. Tschüss.